Wir sind aus den roten Bergen gekommen in rostigen Tanks, von Wölfen gezogen. Und übers Meer auf Flößen die Segel aus Plastiktüten und kamen geflogen. In Drachen von Windpropellern getrieben, unsterblich wie Götter und Kakerlaken, sind wir trotz allem übrig geblieben, aber mit allen Wassern gewaschen, durch alle Mühlen gedreht und durch alle Feuer gerannt und gewischt durch die Maschen. Wir haben die Schlacht aller Schlachten verloren und sind nun glücklich wiedergeboren. Wir sind die Drückeberge, die heulenden Kojoten, die feigen Deserteure, die Friedensidioten. Wir kommen zum Platz an den toten Pfählen aus Schädelknochen und Meerkopfraketen. Da flackern die alten Stammesfeuer zum Tamtam der tausend Fässer getreten. Von Dominas, die ihre Peitschen schwingen, da tanzen sie, bis sie die Erde küssen. Die Tuis, die wimmernd die Hände ringen, ganz wild nach Schmerzen und süßem Vergessen, ganz wild nach Straf und Flehen und Bitten, dass wir ihn in die Hälse bissen. Aber wir tun ihn nicht den Gefallen, wir kauen unser Rauschkraut und lassen sie lallen. Wir sind die Drückeberge, die heulenden Kojoten, die feigen Deserteure, die Friedensidioten. Sollen nur jammern und flehen und bitten, die letzte Schmach sollen sie nicht noch genießen. Die Dirty Old Men des neuen Denkens gewieft im Glaubwürdigkeitslücken schließen. Die sachverständigen Moderatoren der Wargames und die Konsensarrangeure, die Tussis mit Tannenzapfen an Ohren, die Leichen wie ihre Ärsche verkaufen, die Pfaffen, die klagen, die in Warte schleifen, die toten und lebenden Seelen taufen. Doch die hübschen Scouts für Sinndefizit, die singen begeistert in unserem Chor mit. Wir sind die Drückeberge, die heulenden Kojoten, die feigen Deserteure, die Friedensidioten. Na, und dann schließlich die schwarze Madonna der aufgeriebenen Luft landet rupen. Trägt einen Helm von Garben durchschossen und Strapse aus Tarnnetz und Fallschirmgurten. Sie kommt auf einem Missil geritten, schwingt Rumba-Kugeln voll Klöten, den Divisionskommandeuren abgeschnitten. Sie singt mit ihrer gewaltigen Röhre zum Tamtam der tausend dröhnenden Fässer, zum Becking der Veteraninnenchöre, die Hymne des Lebens, den Post-White. Die Kollaborateure singen sogar mit. Wir sind die Drückeberge, die heulenden Kojoten, die feigen Deserteure, die Friedensidioten. Grenzen.